Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Lass mich! Bleibst du jetzt hier? Lass mich in Ruhe! Hört auf! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir doch! Hier! Na, da kannst du lange warten. Pech, was? Keiner von deinen Leuten hier, was? Pech für dich. Lass mich gehen. Hör endlich auf. Ja, hau ab. Aber bis über die Grenze. Aber erst kriegst du noch ein paar. Kein Brunks für Meier 2 von Jens Hagen. Regie Frank Hübner. Pech, was? Einer von deinen Leuten hier, was? Pech für dich. Lass mich gehen. Hör endlich auf. Aber erst kriegst du noch ein paar. Schwein! Versucht's doch mal mit mir. Misch dich nicht ein. Sie. Was? Mischen Sie sich nicht ein, heißt es. Von Typen wie euch werde ich gesiezt, grundsätzlich. Ein Komiker, was? Die Leine, verpiss dich! Du wirst mich siezen. Geht's dir nicht gut? Was ist das Mädchen los? Sonst noch was? Was meinte der eben? Versucht's doch mal mit mir. Ey, hier ist hier! Du kennst... Ja. Oh, Scheiße! Sind Sie irre? Oh, was soll denn das? Beinchen stellen. Alte Methode, Leute zu Fall zu bringen. Sie sind wohl... Wie du siehst, haben auch die Sprengerstiefel nichts geholfen. Nicht sehr standfest, dein... Aber das werden Sie büßen. Das werden Tu's Sie... besser nicht. Hilf deinem... Na, hilf ihm doch hoch, deinem Dreikäse hoch. Er ist verletzt. Ein Gesicht. Meine Nase, er hat mir das Nasenbein... Ja. Oh, Scheiße. Das kann passieren, wenn man aufs Pflaster klatscht. Was will der von uns? Ja, was wollen Sie denn? Was wolltet ihr von dem Mädchen? Ist ja schon gut. Schwein ist erledigt. Nein. War doch nur eine kleine... Ja, Streit. Taschen ausleeren. Was? Ich sagte, ihr sollt die Taschen ausleeren. Alle Taschen, alles raus. Ey, was soll das denn jetzt? Was wollen Sie denn hier abziehen? Fang an, komm, du auch. Alles raus aus den Taschen und auf den Boden damit. Hey, das Messer auch. Lass es fallen. Die Ausweise auch. Ja, die Kette. Fallen lassen. Ja. Sie... Sie. Ja, was? Sie sammeln das da auf und verwahren es für die Polizei. Wieso ich? Ja, Sie haben doch vorhin so interessiert zugeschaut, als die beiden das Mädchen geschlagen und getreten haben. Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach tun sollen? Sammeln Sie das jetzt auf. Natürlich. Sie werden auch als Zeuge aussagen, oder? Selbstverständlich. Sie auch? Ja, werde ich. Ich hoffe, das gilt auch für die anderen Herrschaften hier. Danke. Wenn sie nicht gekommen wäre, ich glaube dann... Und was jetzt? Was haben Sie denn vor? Uns abführen oder so? Nein. Dreckstypen wie euch packe ich nicht mal mit einer Kneifzange an. Und jetzt bittet ihr das Mädchen hier um Verzeihung. Ja, spinnt der total wie um Verzeihung? Das muss nicht sein, ich... Doch. Wir werden Ihnen nichts mehr tun. Also fangt an. Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? Also hören Sie, warum denn das alles? Sie sind doch auch Deutscher, oder? Wenn ich euch sehe, nein. Auf die Knie. Runter auf die Knie. Beide. Du auch. Lassen Sie doch. Ich möchte nicht. Ich habe Angst. Einen Augenblick noch. Okay. Und jetzt bittet ihr um Verzeihung. Nein, bitte nicht. Fangt an. Verzeihung. Deutlicher. Und du auch. Nein. Ich bitte um Verzeihung. Ja, ich auch. Bitte um Verzeihung. Ihr bleibt jetzt so knien, bis ihr abgeholt werdet. Warum tun Sie das? Warum tun Sie sowas? Um zu zeigen, was gute Deutsche so alles können. Aber... Sie sehen doch, wie gut die beiden parieren. Man befiehlt und sie gehorchen. Bitte nicht. So geht das. Aber haben Sie denn kein Verständnis oder für die Art von Jugendlichen? Nein. Vielleicht haben die beiden selbst Probleme. Mhm. Vielleicht... Sind Sie Sozialarbeiter? Ich meine ja nur, vielleicht sind Sie milieugeschädigt. Ja, oder... ja. Sie sollten jetzt Ihre Familie benachrichtigen. Ja. Und wie kann ich Ihnen danken? Hm. Tut's noch weh? Ja, aber das wird weggehen. Das Schlimmste war fast, die standen alle und guckten zu. Ich kann es immer noch nicht glauben. Die sind noch nicht mal weggegangen oder haben Polizei gerufen. Was sollten Sie aber jetzt tun? Eine Anzeige machen. Mhm. und rufen Sie Ihre Familie an. Oh, bravo, Bronx. Alle Achtung, das war ja ein tolles Ding. Meier 2. Die hohe Schule der Kampfeskunst, was? Siegen ohne zu schlagen. Haben Sie auch die ganze Zeit so gesehen? Nein, nein, ich habe nur den Schluss mitbekommen. Hättest du... Oh, Entschuldigung. Hätten Sie notfalls auch zugeschlagen? Hm, vielleicht. Ich denke, Sie schlagen nicht mehr. In diesem Fall hätte ich eine Ausnahme gemacht. Das hätte ich sehen mögen. Bertie Brunks in voller Aktion. Brunks. Für Sie Brunks. Nur Brunks. Entschuldigung, habe ich doch nicht so gemeint. Hey, Brunks. Wollen Sie nicht warten, bis die Polizei kommt und die Sache zu Protokoll nimmt? Nein. Immer noch der Alte, oder? Ich biege jetzt hier ab und Sie tun am besten auch das, was Sie vorhaben. Ja, da bin ich doch bei Ihnen genau richtig. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Sie zu erreichen. Aber Sie waren ja wohl auf Reisen, oder? Im Ausland, habe ich gehört. Hm. Ziemlich lange, oder? Müssen ja ein paar Monate gewesen sein. War's schön? Interessant? Schönes Wetter? Haben Sie Ihre Freunde nicht vermisst? Welche Freunde? Sie haben's gut, Sie sind raus. Sie sind nie drin gewesen. Oh doch. Also, ich kann zwar nach Dienstschluss immer nach Hause, aber trotzdem fast jeden Tag Knast. Niemand zwingt Sie dazu. Lassen Sie sich krank schreiben oder früh pensionieren? Das geht nicht. Ich muss das Haus noch abbezahlen, ein paar Jahre noch. Na, verkaufen Sie es. Mieten Sie sich eine Wohnung. Früher hat meine Frau mitverdient, aber jetzt? Jetzt sitzt sie im Rollstuhl. Krank? Ein Unfall. Jemand hat sie überfahren. Abends. Auf dem Bürgersteig. Und dann? Unfallflucht. Sie haben ihn nicht gekriegt, dieses... Aber ich weiß, wer es war. Ich hab's herausbekommen. Ich weiß genau, wer es war. Aber... Sein Alibi ist angeblich hieb- und stichfest. Natürlich falsch, aber... Tja. Das interessiert Sie alles nicht, was? Sie hatten 3,5 Jahre lang Zeit, es mir zu erzählen. Also... Erstens liegt die Sache nicht so weit zurück und zweitens ist das ja wohl kein Thema, über das man im Vollzug spricht. Sie hätten auch kaum Zeit dafür gehabt. Sie sind doch pausenlos damit beschäftigt, irgendwelche armen Schweine zu drangsalieren. Also was heißt denn drangsalieren? Kommen Sie, Brunks. Einem mickrigen kleinen Wichser die Heftchen wegnehmen. Na, Nastschwuchtel in den Hintern treten. Ein paar zarte Männerbande beschneiden, oder? Ist denn das schon... Das Erstaunliche ist, Meier 2, Sie wissen offenbar ganz genau, wie mies Sie sind, aber das scheint Sie nicht zu stören. Große Sympathien habe ich mir bei Ihnen wohl nicht erworben. Gehen Sie nach Hause. Der Dreckskerl, der meine Frau überfahren hat, ist einer aus dem Milieu. Ich kenne ihn und Sie, Brunks. Sie kennen ihn auch. Nikolaus Navrot. Daimler Klaus. Wer soll das sein? Na, das wissen Sie doch sehr gut. Sie müssen äußerst unangenehme Erinnerungen an ihn haben. Der Typ hat Ihnen mal ein ganz großes Ding vermasselt, hat mir jemand erzählt. Interessiert mich nicht. Dann sollte Sie aber interessieren, dass dieser Kerl noch heute damit angibt, er habe Brunks, dem legendären Bertie Brunks, außerdem auch noch die Freundin weggenommen. Und jetzt meinen Sie, sei es an der Zeit, diesem Herrn das Maul zu stopfen? Exakt. Und ich soll ihn dazu bringen, die Unfallflucht zuzugeben und Ihre Frau und Sie um Verzeihung zu bitten? Ein bisschen mehr dürfte es schon sein. Kleiner Unfall wäre doch nicht schlecht. Mit Folgen natürlich. Rollstuhl oder... Sie haben zu lange im Knast gearbeitet. Tun Sie es, Brunks. Die Rechnung ist noch offen. Sie sind krank. Ja, ja, Sie sollten sich krank schreiben lassen. Sie werden es tun, Brunks. Sie werden es tun, das verspreche ich Ihnen. Bezeichnete die Abschiebepraxis und die Zustände in den Abschiebehaftanstalten als unmenschlich. Kein Wunder, dass es dort immer wieder zu Selbstmord und Unruhen kommt. Etwa 30 Passanten sahen gestern Nachmittag in der Kölner Innenstadt tatenlos zu, als zwei Jugendliche eine Schülerin, die sie zuvor als Ausländerin beschimpft hatten, mit Schlägen und Tritten misshandelten. Erst dem Angreifen eines hinzukommenden, bislang unbekannt gebliebenen Mannes ist es zu verdanken, dass... Mensch, Brunks, Tag! Schön, Sie zu sehen. Herr Kommissar? Hey, als Sie uns in der Provence besucht haben, war der Ton aber freundschaftlicher. Das war ziemlich weit weg von hier. Na und? Mein Gott, das ist schon wieder fast 2 Monate her. Meine Frau schwärmt heute noch von Ihnen. Ihr Besuch heute ist aber kein Urlaubsbesuch. Nein, aber das ist toll, was Sie da gestern gemacht haben. Das ist ein tolles Ding. Ich wäre zu gern dabei gewesen. Ich brauche keinen Fanclub. Wollen Sie sich setzen? Danke. Haben Sie die Nachrichten gehört? Man spricht über Sie und niemand weiß. Hören Sie mal. Hören Sie mal dazu. Aha. Das da, das ist ein Fitis. Und gleich, passen Sie auf. Da, das da. Das ist ein Zilpzalp. Aha. Ja, die beiden sehen fast gleich aus. Die sind kaum zu unterscheiden, aber ihre Gesänge, die sind völlig verschieden. Also ich staune immer wieder über Sie, Brunks. Haben Sie sich schon immer mit Vogelstimmen beschäftigt? Nein, erst seit dem Knast. Vorher habe ich sie auch kaum wahrgenommen. Mhm. Bei uns liefen gestern und heute die Telefone heiß. Zeitungen, Illustrierte, Rundfunksender, Fernsehen, Talkshows, Agenturen. Alle wollten wissen, wer dieser Mann ist. Woher wussten Sie, dass ich... Erraten, ja. Ich hab's erraten. Nein, das Mädchen hat wohl ihren Namen mitbekommen, als jemand sie ansprach und sie in höchsten Tönen lobte. Geradezu ehrfurchtsvoll. Meier 2. Ach. Ja, ausgerechnet Meier 2. Haben Sie mal gehört, wie er und andere Beamte im Knast und auch einige Ihrer Kollegen über sogenannte Ausländer reden? Ja, ich weiß. Ja, haben Sie erlebt, wie sie mit ihnen umspringen? Nein? Ja, darum sollten Sie sich mal kümmern. Ja. Was haben Sie überhaupt mit der Sache zu tun? Es geht doch nicht um Bandenkriminalität, oder? In gewisser Weise schon. Also nein, es ist so... Die Kollegen haben mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen, weil sie glauben, dass ich womöglich der Einzige bin, der Sie dazu bringen kann. Als Zeuge auszusagen. Aha. Und was soll das bringen? Ein Ex-Krimineller als Zeuge? Alleine schon, wie Sie es gemacht haben, wird Ihnen Achtung einbringen. 2 Minuten lang. Ich kann Ihnen das nicht ersparen, Brunks. Und Sie würden wirklich helfen. Ein ehemaliger Schläger, der 3,5 Jahre gesessen hat, als Zeuge gegen 2 Ekelbubis, die wahrscheinlich sogar noch aus gutbürgerlichen Familien kommen. Trotzdem, wir brauchen sie. Es wird nichts bringen. Wir werden sehen. In den Augen der Öffentlichkeit werden sie sich ja nun endgültig vom Saulus zum Paulus gewandelt haben. Können wir jetzt von was anderem reden? Sänger. Tolle Reflexe, Brunks. Alle Achtung. Ist gemein, was? Wenn abends in einer schönen, stillen Straße plötzlich so ein Auto von hinten auf einen zurast, ne? Fahren Sie weiter. Mit einem Daimler konnte ich Ihnen leider nicht dienen, aber... Hauen Sie ab. Der Typ, der meine Frau überfahren hat, hat nicht gebremst. Der hat sie einfach über den Haufen gefahren. Und dafür wird er büßen. Mit Ihrer Hilfe, Brunks. Hau ab. Und versuch sowas nie wieder. Oder was? Darf ich das so verstehen? Ex-Knacki droht einem Justizvollzugsbeamten? Zeigen Sie diesem Dreckskerl, dass er sich nicht alles erlauben kann. Mit Ihnen nicht, mit meiner Frau nicht und mit mir auch nicht. Tun Sie es selbst, wenn Sie so scharf darauf sind. Vielleicht wird dies Ihre Entschlussfreudigkeit fördern. In ein paar Tagen werden einige Ihrer früheren Kumpels zu uns in Kur kommen. 3 aus der ehemaligen Barnsberg-Bande. Warum haben Sie eigentlich nie gesagt, wer diesen Barnsberg erschossen hat? Ihren früheren Boss. Den Mann, der Sie eiskalt verpfiffen hat. Na? Klar, Sie sind es nicht gewesen, aber Sie wissen mehr, als Sie gesagt haben. Sie decken doch jemanden. Unsinn. Die 3 Jungs wissen bestimmt auch einiges. Und irgendwann wird einer von Ihnen reden. Im Knast redet immer mal einer. Und das könnte doch sehr unangenehm werden. Für Sie, wenn ich das weitererzähle. Wollen Sie versuchen, mich zu erpressen? Fahren Sie nach Hause. Du wirst es tun, Brunks. Verlass dich darauf. Ich werde dir deine Arroganz schon austreiben. Einmal Knacki, immer Knacki! Ja? Navrat. Klaus Navrat. Ja, was gibt's? Ärger. Wer sind Sie? Weshalb sollte es Ärger geben? Der Tanz geht los, Klausi Mausi, Großmaul. Was soll das? Am besten kriegst du schon mal unter Mamis Rock. Wer sind Sie? Oder du setzt dich in deinen hübschen Daimler und schwirrst ab. Denn was jetzt auf dich zukommt, das ist gar nicht lustig. Ach ja, und was sollte das sein? Jemand, der ein paar Kaliber zu groß ist für dich. Ich freue mich schon drauf. Und wer soll das sein? Jetzt sagen Sie den Namen, dann können wir weiterreden. Dann sagen Sie Ihren Namen. Wer sind Sie? Dein Orakel. Nennen Sie Ihren Namen. Du bist gewarnt, Kavrot. Sag später nicht, niemand habe dich gewarnt. Scheiße. 7,5 ungefähr. Quadratmeter. Sie haben es gut. 7,5 Quadratmeter. Sie sind raus. Wie war das? Eng. Es war... Mensch, warum? Sie werden es tun, das verspreche ich. Willst nicht drüber reden? Wie viel die Telefone? 3,5 Jahre. 7,5 Quadrat. Ungefähr. Und irgendwann wird einer reden. Im Knast redet immer mal einer. Sie öden mich an. Wie wählt er sich aus? Zweiter Bildungsweg. Im Gefängnis. Mensch, warum? Tom, schön, Sie zu sehen. Du sollst ja früher ein ziemlich böser Junge gewesen sein. Kein Interesse. Bist du heute auch manchmal? Lass mich hier... Ja? Bungs, sind Sie in Ordnung? Ja? Wieso? Habe ich Sie aus dem Schlaf geholt? Hm. Was ist denn los? Ich bin noch zu Hause. Vorhin hat eine Frau hier angerufen und mich gefragt, ob ich einen Herrn Brunks kenne. Und als ich ja sagte, meinte sie, sie befürchte, dieser Herr Brunks sei in Gefahr. Irgendwas mit der Unterwelt. Und sie wollen nicht, dass er irgendwie... Wer war die Frau? Keine Ahnung. Sie wollte partout ihren Namen nicht nennen. Falscher Alarm. Das glaube ich nicht. Irgendwas ist da dran. Das spüre ich. Meinetwegen. Ich schlafe jetzt weiter. Also Ihre Ruhe möchte ich haben. Kann man trainieren? Ja? Navot? Na, schöner Mann, hast du das Rätsel gelöst? Ach, sind Sie das wieder? Kluge Frage, Klausimaus. Wer sind Sie, verdammt nochmal? Ziemlich nervös, was? Bald wirst du nicht mehr so gut aussehen. Ich hab genug von dem Quatsch. Entweder Sie nennen mir Ihren Namen... Unwichtig. Aber wenn du ganz lieb bist, Großmaul, nenne ich dir einen Namen. Und? Welchen? Wie findest du zum Beispiel... Brunks? Der mag's nicht, wenn man alte Geschichten rumerzählt. Na und? Großmäulchen. Er kriegt dich, Großmaul. Verlass dich drauf. Der kriegt dich. Hören Sie, wir sollten... Na? Fit halten für die nächste Heldentat? Bertie Brunks, der edle Ritter, Beschützer der Erniedrigten und Verfolgten. Alva und Kaminski. Hat die Kleine dir wenigstens Dankeschön gesagt? Ihr stört mich. Genau das ist unsere Absicht. Was wollt ihr? Dich warnen. Wovor? Dich näher an Daimler Klaus heranzuweisen. Diese Warnung ist überflüssig. Oh, für hübscher Lügen kann. Na, Frau, das interessiert mich nicht. Seltsam, seltsam, dass uns da was ganz anderes zu Ohren gekommen ist. Ja, seltsam. Na, habt ihr mal wieder den Boss gewechselt? Schön unten bleiben, Bronx. Liegen bleiben. Das entspannt. Wie wär's, wenn ich mal meine neuen Stiefel an ihm ausprobiere? Ein paar hübsche Prellungen, Rippenbrüche und dergleichen mehr. Das ist zurzeit seine Lieblingsformulierung. Und dergleichen mehr. Wir könnten ihm auch die Hantel abnehmen und aus Versehen fallen lassen. Das würde wir nicht mal wagen, wenn außer uns niemand hier im Sportstudio wäre. Okay, Brunks. Wir haben dich gewarnt. Ey, gut, wie du das gesagt hast. Was, Brunks? Das Dumme ist nur, er meint es auch. Ach, du warst schon immer ein Langweiler, Kaminski. Ich krieg dich noch, Brunks. Kaminski. Das war's für heute. Es wird mir eine Freude sein, den... Ja, aber nicht hier. Guten Tag, Herr Brunks. Guten Tag. Woher kennen Sie mich? Durch die Beschreibung meines Mannes. Ich bin Renate Meyer. Aber das haben Sie sich wahrscheinlich schon gedacht. Sie sind nicht die einzige Frau, die... Die in einem Rollstuhl sitzt? Ja. Sie wussten, dass ich jetzt nach Hause komme? Ich bin auf gut Glück hierher gefahren im Taxi. Mein Mann hat Dienst und als ich hier ankam, ging unten gerade jemand aus dem Haus. Ich bin rein und glücklicherweise gibt's hier ja einen Aufzug. Tja, also... Dass ich nur ein paar Minuten warten musste, ist purer Zufall. Worum geht es denn? Ich würde gerne mit Ihnen etwas besprechen. Das hätten Sie auch per Telefon tun können. Ja, aber ich musste auch mal raus aus den vier Wänden. Und außerdem, verzeihen Sie, ich war ein bisschen neugierig. Mein Mann hat so oft von Ihnen gesprochen und... Darf ich mit reinkommen? Bitte? Also meistens redet mein Mann ja ziemlich hässlich, sehr hässlich von den Insassen. Ich meine von den Leuten in der Vollzugsanstalt. Aber von ihnen hat er trotzdem eigentlich immer, ja, geradezu ehrfürchtig gesprochen. Zu viel der Ehre. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Im Augenblick nicht, danke. Im Milieu spricht man doch ähnlich von Ihnen. Sie sind ja geradezu eine Legende. Legenden haben meistens nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Aber einen wahren Kern haben Sie doch zumindest. In der Vergangenheit vielleicht. Und woher wissen Sie von dieser Legende? Ach, ich habe immer wieder über Sie reden gehört. Vor allem natürlich durch meinen Mann. Selbst wenn er etwas Schlimmes über Sie erzählte, klang immer so etwas wie Hochachtung durch. Klang? Ja, neuerdings klingt bei ihm da was anderes durch. So, als ob er sich von Ihnen beleidigt fühlt oder ungerecht behandelt oder... Das klingt ein bisschen verquer. Hm? Justizvollzugsbeamter fühlt sich von Knacki ungerecht behandelt. Ja, das stimmt. Das klingt seltsam. Aber ich bin auch hergekommen, um Sie zu bitten, vorsichtig zu sein. Sie zu warnen. Ach. Dann sind Sie diejenige, die den Kriminalbeamten angerufen hat? Ich? Nein. Hm. Jedenfalls finde ich, sollten Sie wissen, irgendwas hat er vor, mein Mann. Und Sie spielen dabei irgendwie eine Rolle. Aha. Mein Mann sagt, Sie haben Fähigkeiten und Erfahrungen, über die er nicht verfügt. So, und die will er jetzt einsetzen? Er kann darauf nicht verzichten, sagt er. Und wobei soll ich mitspielen? Er spricht in Rätsel neuerdings, deutet was an und dann weicht er aus, wenn ich ihn frage. Ich weiß es nicht, aber ich befürchte, es hat was mit meinem Unfall zu tun. Und ich will auf keinen Fall, dass jemand meinetwegen... Ich auch nicht. Ist es das, weswegen er sich so beleidigt fühlt? Vielleicht. Ist mir egal. Ja. Das klingt ja fast, als hätten Sie auch Sorge um Ihren Mann. Ja, vielleicht. Dann behandelt er Sie wohl nicht wie die Leute in seinem Arbeitsbereich. Nein, nein. Er ist sehr fürsorglich. Und seit dem Unfall noch mehr. Manchmal fast zu fürsorglich. Aber warum soll ich mich beklagen? Ja. Übrigens, so wie er sie beschrieben hat, seine Beschreibung stimmt. Allerdings... Ja? Sie sind noch weit sympathischer und attraktiver. Oh Gott, entschuldigen Sie, dass ich so direkt bin. Ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich... Ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregt, verwirrt. Dafür gibt es gar keinen Grund. Vielleicht doch. Wissen Sie, in einem Leben wie meinem gibt es wenig Aufregendes. Und Sie meinen, hier sei das anders? Ich weiß nicht. Jedenfalls, wenn ich meinen Mann reden höre, müssen Sie ein sehr aufregendes Leben haben. Hm. Früher hatte ich meine Arbeit. Ich war bei einem Großvertrieb beschäftigt. Zulieferer für Gastronomie, Kantinen und so weiter. Das war... Ach, jedenfalls war es kein stupider Schreibtischjob. Manchmal ziemlich stressig, aber man hat viele Leute getroffen. Auch nette, interessante Leute. Wurde viel gelacht, geflaxt, herumgealbert. Man bekam auch öfter mal ein Kompliment zu hören. Und ab und zu kam es auch mal zu... Naja... Zu einem kleinen Flirt, oder? Sie können diese Arbeit doch wohl auch im Rollstuhl erledigen. Ja, natürlich. Mein Ex-Chef hat es mir ja auch angeboten, aber mein Mann meint, ich müsste mich erst richtig erholen und den Schock überwinden. Der Schock war das Schlimmste. Vielleicht denken Sie zu oft daran. Ja, könnte sein. In letzter Zeit schon weniger, aber... Na, dann... Ich habe neulich von Ihnen geträumt. Sie kannten mich doch gar nicht. Gewissermaßen schon. Es war ein intensiver Traum. Und als ich aufwachte, habe ich mich gefragt, ob Sie mich wohl attraktiv finden. Attraktiv ist ein komisches Wort. Ja, natürlich. Ja, trotz Rollstuhl und... Der spielt dabei keine Rolle. In meinem Traum haben Sie mich geküsst und in die Arme genommen und es war sehr zärtlich und wild. Wir haben ja eigentlich alles besprochen. Sie brauchen doch sicher ein Taxi. Sie sind so zurückhaltend und vorsichtig. Mein Mann hat Sie da ganz anders beschrieben. Er hat gesagt, Sie hätten Frauen reihenweise. Ihr Mann ist ein Lügner. Ja, das könnte stimmen. Ich habe wahrscheinlich schon viel zu viel gesagt, aber es wäre schön, wenn mein Traum Wirklichkeit würde. Wohl besser nicht. So, und jetzt... Geben Sie mir Ihre Hand. Ja? Bitte. Schön. Da. Sie können Heilige in Versuchung bringen. So ein Kompliment habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich rufe jetzt das Taxi. Ja. Darf ich von Ihnen träumen? Ja, bitte? Fährt sich gut in einem Daimler, nicht wahr, Klausi? Besorgt er selber, Mensch. Augenblick noch. Ich an deiner Stelle hätte nämlich vor Fahrtantritt die Bremsen überprüft. Ach, verdammt nochmal! Na, alles in Ordnung. Du Dreckskerl, du! Aber vielleicht hat die Lenkung einen Knack. Sowas würde Brunks nicht machen. Das ist nicht sein Stil. Aber schön leicht erschrecken lässt du dich. Also irgendwas an ihnen erinnert mich an... An irgendwas. Irgendwie. Ich sitz dir im Nacken, na Freund. Ich kriege sie noch. Kaum. Denn erstmal kriegt Brunks dich. Du bipperst ja, Großmaul. Hast so viel Angst, dass du zwei Spezialisten engagiert hast. Ach, das ist doch Unsinn. Halve und Kaminski. Das Spezialgespann fürs Bange machen. Mit den Komikern willst du Brunks einschüchtern. Die beiden arbeiten für mich, na und? Bist selbst zu feige. Wenn Sie mal, Sie könnten auch für mich arbeiten. Wir sollten drüber reden. Tag, Brunks. Na, Brunks. Halver und Kaminski, was wollt ihr diesmal? Also zuerst würde mich mal echt interessieren, was du hier tust. Gehen. Ich gehe. Ja, das sehe ich. Wir beobachten dich schon eine ganze Weile, aber was tust du? Ich gehe. Kapiere ich nicht. Er geht. Punkt. Vielen Dank. Da das geklärt ist, könnt ihr jetzt weiterfahren. Oder wenigstens das Maul halten. Das Maul halten? Wieso? Weil ich hören will. Hören? Ja, hören und gehen. Wie, hören? Die Schiffe oder was? Die Vögel, ja, stimmt's, Brunks? Ja, Wiedersehen. Ich glaub's nicht. Bertie Brunks als Vogelfreund. Demnächst nennt er sich Franz und spricht mit den Tieren. Sagt er, ich spinne. Der Typ geht hier seelenruhig spazieren und hört sich die Zwitscherei an. Und zwar ab jetzt wieder ohne euch. Irrtum, Brunks von Assisi. Jetzt wirst du erst mal mit uns gehen. Zu Navro, der will mit dir reden. Reden? Vielleicht könnt ihr gemeinsam das Problem erledigen. Gut gesagt. Es gibt kein Problem. Guck mal, was ich hier habe. Mit Schalldämpfer. Damit die Vögelchen nicht erschrecken. Mhm. Und wo ist deine Knarre, Halber? Jetzt komm, Schluss mit dem Gesülze, Losbrungs, Abmarsch. Vorsicht, das ist eine Wespe. Wo? Oh, guter Griff, Brunks. Oh, das war ein alter Trick. Bleib stehen, Halber. Hm? Halt dich besser zurück. Okay. Ist ja schon gut. Lass sein, Minsky. Hat keinen Zweck. Ja. Haut ab, fahrt nach Hause. Oder macht einen schönen Ausflug. Ich glaube, einen Ausflug wirst du bald machen. Und zwar einen sehr langen. Ich denke, das war die letzte Warnung, Brunks. Komm, Minsky. Brunks? Ja? Tag. Wo sind Sie gewesen? Wieso interessiert Sie das? Wo waren Sie? Spazieren? Am Rhein? Im Ernst? Ja. Also, Sie aus dem öffentlichen Verkehrsmittel aussteigen zu sehen, daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Naja, Ihre Autos waren früher ja nicht gerade die kleinsten. Das ist ziemlich lange her. Träumen Sie nicht noch manchmal von alten Zeiten und wie es wäre, wenn... Nein, und das wissen Sie. Schon gut gelegen. Lass mich das machen. Was soll das? Alles meinetwegen? Tut mir leid, aber... Warum haben Sie nicht gleich die GSG 9 mitgebracht? Die Kollegen wollten es so. Können Sie sich da nicht durchsetzen? Ach, nicht immer. Und es geht hier um eine wichtige Sache. Dann kann es mich nicht betreffen. Oh doch. Es wird geflüstert, Sie hätten sich mit Daimler Klaus angelegt. Quatsch. Oder seinem Begriff ist zu tun. Nein, aber selbst wenn. Was hätte das mit dem Dezernat Bandenkriminalität zu tun? Also, na kommen Sie, Bungs. Ihnen dürfte doch wohl auch nicht entgangen sein, dass Navrat in letzter Zeit seine Aktivitäten verstärkt hat. Ist mir entgangen. Interessiert mich auch nicht. Was glaube ich Ihnen? Er soll versucht haben, Ihren ehemaligen und so plötzlich und unerwartet verstorbenen Boss Barnsberg zu beerben. Seinen gesamten Geschäftsbereich und seine Leute zu übernehmen. Und das würde womöglich Krieg bedeuten. Großes Wort. Bandenkrieg, das kann ich nicht zulassen. Warum? Die Öffentlichkeit mag sowas. Ja, spotten Sie nur. Habe ich Ihr Wort, dass Sie Navrat nicht aufmischen wollen? Ja. Gut. Ich vertraue Ihnen. Danke. Ja, was gibt's? Hast du jetzt nicht erwartet, was? Also lange werden Sie das nicht mehr machen. Hab ich auch nicht vor, Großmäulchen. Vielleicht solltest du mal mehr auf deine Mieze achten. Ach, jetzt kommt die Tour. Sie besucht doch neuerdings das Abendgymnasium, nicht wahr? Was geht sie das an? Du zitterst ja. Will sie studieren? Diplom-Mieze, Psychologie und Matratzenkunst. Verklemmter, mieser Sack. Oder will sie den Damen nacheifern, die du nebenbei anbaggerst? Vielleicht tut sie es aber auch, um ihrem Ehemaligen zu imponieren. Ach. Damit Berti, der Bildungsbeflissene, sie wieder... Es reicht, du Drecksack! Einen Augenblick noch. Du glaubst mir nicht, Großmaul. Na gut, dann finde selbst heraus, wo sie gerade ist. In der Schule jedenfalls ist sie nicht. Ich dich kriege, du. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Quiero una habitación, por favor. ¿Una habitación individual? Sí. ¿Con baño o sin baño? Con baño. Muy bien. El documento de identidad, por favor. Tome usted. Me llamo Juan Fernández y soy ingeniero. Gracias. Firme aquí. Gracias. Habitación. Gott sei Dank. Carla. Mach die Tür zu, schnell. Was ist los? Warum? Jemand war hinter mir her. Hat mich beschattet, verfolgt. Wahrscheinlich Kaminski, dieses Ekel, oder? Ach, ich weiß nicht, aber jemand war hinter mir her. Und warum sollte jemand hinter dir her sein? Kannst du das da nicht abstellen? Buenos días. Ja, natürlich. Willst du nach Spanien? Vielleicht. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Was verschafft mir die Ehre deines Besuches? Oh, bitte nicht so, ja? Ich weiß, ich müsste jetzt erstmal eine Menge erzählen. Erklären. Nein, ist nicht nötig. Du könntest mich auch rausschmeißen. Ach. Wir sollten das von damals jetzt erstmal alles beiseite lassen und... Ach, Mist, egal was war, ich kann es jedenfalls nicht zulassen, dass... Was ist los? Klaus. Er wird von Tag zu Tag verrückter. Der macht mir richtig Angst. Inwiefern? Deinetwegen. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Doch. Du warst für ihn schon immer ein... Er hat dich immer beneidet und... Das ist sein Problem. Und außerdem, du bist doch zu ihm gegangen. Ja, ja. Trotzdem, er hat dich immer beneidet und jetzt hasst er dich. Ich wüsste keinen Grund, warum. Ach komm, überall wird geflüstert, du wolltest ihn dir vornehmen. Quatsch. Wirklich? Er glaubt es jedenfalls. Er interessiert mich nicht und mach ihm das klar. Immerhin hat er dir ziemlich übel mitgespielt. Ist lange her, alter Kram. Es ist mir egal. Ich glaub langsam, du meinst es wirklich so. Aber er wird es nicht glauben, er darf es gar nicht glauben. Denn in Wirklichkeit ist er ja stolz darauf, dass du ihm... Bertie Brunks als Gegner, das ist das, wovon er immer geträumt hat. Das hebt sein Ansehen. Armes Schwein. Ja. Aber du bist nach wie vor bei ihm. Er ist besser, als manche von ihm denken. Gut für dich. Er unterstützt sogar, dass ich aufs Abendgymnasium gehe. Wenn er bloß mal irgendwann die Finger von anderen Frauen lassen könnte. Ach, naja. Vorstadt-Tussis. Frustrierte Ehefrauen, scharf auf ein Abenteuer. Und er spielt ihnen den harten Traummann, oder was? Und bei mir spielt er den Eifersüchtigen, wenn er glaubt, dass ich mal... Ach, ist ja auch egal. Denkst du manchmal noch an uns? Nein. Ich schon. Ja, dann gehe ich jetzt wohl besser. Ja. Augenblick mal. Was ist denn? Was ist denn das? Versteck dich. Nebenan hinterm Bett, oder? Komm, schnell. Ja? Brunks? Was soll das? Kannst du nicht klingeln? Wer Jagd auf mich macht, sollte seine Tür besser sichern. Ich mache keine Jagd auf dich. Da hat dir jemand einen Floh ins Ohr gesetzt. Mich legst du nicht rein. Mich nicht! Dann steck die Knarre weg und verlass meine Wohnung. Das hättest du gerne, was? Los! Ins Zimmer, los! Na gut. Reden wir darüber? Reden will er! Nicht schlagen, Bertie. Blitzschnell zuschlagen, so wie früher? Ja? Setz dich. Was zu trinken? Wo ist Carla? Wieso? Verstehe ich nicht. Wo ist Carla? Bei euch zu Hause nehme ich an, oder? Du hältst mich nicht mehr zum Narren, du nicht. Das brauchte ich auch nicht, selbst wenn ich es wollte. Das machst du schon selbst. Los, auf den Balkon. Was soll das? Du magst doch frische Luft. Halver und Kaminski haben mir erzählt, du bist geradezu verrückt nach frischer Luft. Einen Augenblick, hör mir mal zu. Jemand will uns aufeinander hetzen. Bei dir hat er offenbar Erfolg gehabt. Und bei dir nicht, was? Nein. Du erzählst mir hier ein vom Hocker. Nun, kapier doch mal. Der Typ ist daran interessiert, dass wir uns gegenseitig... Gegenseitig? Von gegenseitig kann keine Rede sein. Los jetzt auf den Balkon. Komm, komm los, mach die Balkontür auf. Kannst auch ein Vögelchen singen hören. Los. Steck das Ding weg. Auf diese Weise kann man doch nicht miteinander klarkommen. Oh doch, das kann man. Los jetzt! Was für ein Vogel ist das? Eine Amsel? Sehr schön. Jetzt spring. Wie bitte? Spring! Das meinst du doch nicht im Ernst. Und ob? Du wirst einen Unfall haben. Spring jetzt, Brunks, oder ich werde dir zeigen. Das ist doch Unsinn, mich mit der Knarre zwingen zu wollen. Unsinn, Bertie Brunks meint, das sei Unsinn. Spring jetzt! Wenn du schießt, dann ist dein Plan. Ich muss nicht schießen, ich kann dir auch einen. Das ist doch mal logisch. Nein! Du! Lass mich los! Sie haben es gut. Sie sind raus. Sie sind nie drin gewesen. Jeden Tag, Brooks. Fast jeden Tag. Klar, wenn ich Feierabend habe, kann ich nach Hause, aber... Man muss doch auch mal raus aus den vier Wänden. Geben Sie mir Ihre Hand. Nein, in der Provence war Ihr Ton, aber... Das ist weit weg. Und Sie werden es tun. Verlassen Sie sich drauf. Vorstadt-Tussis. Scharf auf. Raus. Los. Mach die Balkontür auf. Wollen wir auf den Balkon? Frische Luft? Gut, Schwester. Ich glaube, Sie können uns jetzt alleine lassen. Ich werde vorsichtig sein. Ganz bestimmt. Ja, versprochen. Keine Aufregung. Na? Wieder unter den Lebenden? Hallo. Mensch, haben Sie ein Glück gehabt. Drei Stockwerke. Gott sei Dank ist der Hof nicht gepflastert. Trotzdem, Sie haben ein unverschämtes Glück gehabt. Ja, wie man's nimmt. Bein in Gips. Arm in Gips. Ja, dazu ein paar Prellungen und eine Gehirnerschütterung, sagen die Ärzte. Aber ich denke, jemand wie Sie packt das rasch. Wie bin ich hierher gekommen? Nachbarn haben Sie gefunden und uns. Mich hat außerdem wieder diese Frau angerufen. Hat wieder ihren Namen nicht genannt. Carla. Wie? Hm? Was habe ich gesagt? Naja, wir werden uns sowieso noch unterhalten müssen. In ein paar Tagen sind Sie ja wieder raus. Sie sind auf Navrat gefallen. Das hat Sie gerettet. Wie geht es ihm? Schlecht. Die Ärzte wissen noch nicht, ob er durchkommen wird. Armes Schwein. Was? Sie bedauern ihn? Sterben ist schon blöd genug, aber wegen Nichtsterben ist noch blöder. Wegen nichts? Wirklich wegen nichts? Sie verheimlichen mir was, Brooks. Schon die ganze Zeit verheimlichen Sie mir was. Also, ich nehme jetzt einfach mal an, dass nicht Sie der Angreifer gewesen sind. Obwohl schon seit Tagen gemunkelt wird. Weiß ich. Stimmt aber nicht. Na gut. Aber was soll dann dieses Gerücht? Wer steckt dahinter? Hat jemand ein Interesse daran, Sie und Daimler Klaus gegeneinander aufzuwiegeln, oder? Zu viele Fragen. Vor einiger Zeit hat es schon mal wegen Navrat einen Aufstand gegeben bei den Kollegen. Da soll er angeblich die Frau eines Justizvollzugsbeamten überfahren und Fahrerflucht begangen haben. Aha. Es war die Frau von Ernst Meyer. Meyer 2 genannt. Hat das vielleicht mit diesem Fall, mit Ihnen, was zu tun? Diese Medikamente... Also komm, Sie kennen doch Meyer 2. Natürlich kennen Sie ihn. Kein Bedürfnis, ihn noch mal zu treffen. Sie nutzen Ihre Situation aber gründlich aus. Endlich darf ich mal. Ja, aber bitte keine Unbedachtheiten, ja? Überlassen Sie uns die Arbeit. Ja? Ich muss jetzt schlafen. Sie machen es einem nicht gerade leicht. Na schön. Ich gehe dann mal. Komm in den nächsten Tagen noch mal vorbei. Vielleicht bin ich dann schon draußen. Also, werden Sie schnell gesund. Und bitte, Brooks, keine Dummheiten. Schön, die Sonne. Tut gut. Möchtest du noch einen Saft? Gerne. Aber ich hole ihn selbst, ja? Ich bin doch viel schneller in der Küche. Ich will mich auch mal bewegen. Na schön. Dann werde ich mich mal im Garten betätigen. Brooks. Tag. Was machen Sie denn hier? Was ist mit Ihnen passiert? Sie dachten, ich liege noch im Krankenhaus, hm? Ja, aber schön, dass es Ihnen besser geht. Hatten Sie einen Unfall? Mit dem Auto? Nein, er ist vom Balkon gefallen. Ach komm. Das wissen Sie also auch schon? Naja, man hört doch so manches. Sie haben Glück gehabt, Brooks. Der andere weniger. Welcher andere? Ist doch egal, Hauptsache es geht Brooks. Ich meine, Hauptsache es geht Herrn Brooks besser. Navrat war der andere. Daimler Klaus. Was? Sie haben sich also doch darauf eingelassen. Moment, was heißt denn das? Doch darauf eingelassen, hm? Darf ich das so verstehen, dass ihr bereits miteinander gesprochen habt? Hinter meinem Rücken? Könnte es sein, dass ich etwas nicht weiß, das ich besser wissen sollte? Nein, aber das war doch so, dass ich, nach dem, was du mal angedeutet hast, da musste ich doch annehmen... Ich denke, dass nicht ich Ihnen, sondern Sie mir was zu erzählen haben, Meyer 2. Das habe ich nicht gewollt. Glauben Sie mir, Brooks, dass Sie zu Schaden kommen, das habe ich nicht gewollt. Nur für Navrat wollten Sie es. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Wollen Sie sich nicht setzen, Herr Brooks? Ja. Wie haben Sie es geschafft, Navrat so in Panik zu versetzen, dass er auf mich losging? Also ich habe überhaupt nichts... Haben Sie ihm Angst gemacht? Gedroht? Womit? Was soll das? Also ich finde, Herr Brooks hat ein Recht darauf zu erfahren. Also du hältst dich da raus. Aber es betrifft doch auch mich. Es hat doch alles damit angefangen, dass ich... Ja, was? Was hast du? Ich finde jedenfalls, dass Herr Brooks ein Recht... Herr Brooks, dieser Herr Brooks war einer der schlimmsten Schläger und Gangster weit und breit. Ist er aber nicht mehr. Oder? Du sprichst so oft schlecht über Leute. Auch über Herrn Brooks hast du... Na und? Na und? Das macht nichts. Das ist egal. Es interessiert mich nicht, was Ihr Mann über mich sagt. Ja, aber ich sehe Sie hier vor mir. Und Sie sind ruhig, höflich und sympathisch. Ach nee. Tatsächlich. Du siehst ihn vor dir? Und? Das Schöne an dir, meine liebe Frau, ist, dass du dich so schlecht verstellen kannst. Ich sehe doch die ganze Zeit, wie du ihn ansiehst. Darum geht es hier nicht. Ist jetzt Brunks das Zielobjekt deiner Träume? Was soll das? Oder möchtest du doch lieber Herrn Daimler-Klaus im Krankenhaus besuchen und trösten, falls er sich so weit berappelt, dass du ihn trösten kannst? Und dann ein kleiner Ausflug in den Klinikpark, im Rollstuhl zu zwei Menschen, zwei Herzen, zwei Rollstühle, wie romantisch. Wie ist es möglich, dass ich schon so lange mit dir zusammenlebe, dass ich nicht schon längst hier ausgezogen bin? Na, vielleicht war es mein Beamtengehalt, das dich daran gehindert hat. Und außerdem, du warst doch schon vor deiner Rollstuhlzeit nicht sehr beweglich, meine Liebe. Außer bei deinen Abenteuerchen, nicht wahr? Du Schwein! Du hast... Na gut, wenn du es unbedingt hören willst. Ich habe schon lang was gemerkt. Du dachtest wohl, ich sei im Dienst völlig verblöde, was? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und ziemlich schnell herausbekommen, was los war. Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Warum? Ist ja jetzt vorbei, oder? Sie meinen, Ihre Frau kann Ihnen jetzt nicht mehr weglaufen? Ja. So können Sie es auch ausdrücken. Ich glaube, so langsam kapiere ich. Irgendwann haben Sie wohl wissen wollen, wie die Leute, über die Ihr Gatte so mies sprach, wie diese Leute wirklich sind. Sollte mich das interessieren? Ach ja, vielleicht haben Sie ihn ja auch bei Ihrer Arbeit kennengelernt. Sie waren doch bei einem Lieferanten für Gastronomiebetriebe beschäftigt, nicht wahr? Ach, das wissen Sie auch schon? Woher weiß er das denn, Renate? Von dir? Wen soll ich da kennengelernt haben? Navrat. Oder einen aus seiner Umgebung. Jedenfalls trafen sie Navrat und erlebten das Kontrastprogramm, oder? Interessant, exotisch, aufregend, anrüchig. Genau das Richtige, um ab und zu für ein paar Stunden aus... Wissen? Spricht jetzt hier Brunks der Märchenonkel, oder war das so? War es so, wie Herr Brunks es eben gesagt hat? Er hatte Erfahrung, weißt du? Ja, das war so. Und noch viel aufregender. Und Klaus war ganz und gar nicht so mies, wie du ihn beschrieben hattest. Und auch nicht so spießig und neidisch und verklemmt. Und du hast endlich einmal das tun dürfen, was eine brave Ehefrau nicht tut. Und wenn? Er hat mich nicht ausgenutzt. Das war ein Spiel. Was verstehst du schon davon? Na, nichts. Was? Er war zärtlich und fantasievoll. Und leidenschaftlich, ja? Ja. Und eifersüchtig? Ja. Oh ja. Und wie? Und als Sie sich nach einiger Zeit entschlossen haben, erstmal wieder die brave Ehefrau zu spielen... Warum sollte ich? Und vielleicht, weil Sie Angst bekamen, im Milieu hängen zu bleiben, weil es alles zu aufregend war, Sie oder... Sie meinen, da hat Klaus mich... Sie meinen, das Ganze ist aus Eifersucht passiert? Das haben Sie doch selbst vermutet. Nein, habe ich nicht. Erstens hätte ich ihm sowas nicht zugetraut. Und zweitens hatte ich, also... Damals hatte ich ja gar nicht vor, die Sache mit ihm zu beenden. Natürlich wolltest du es. Und du hast nach dem Unfall nur deshalb nichts gesagt, weil du Angst hattest, ich würde alles herausbekommen. Ja, die Angst vor dir hatte ich allerdings, aber... Jedenfalls war dann alles beendet. Schluss, hä? Nur dieser Dreckskerl Navrat, der lief frei herum. Augenblick mal. Wie war das da gerade mit dem beendet? Was soll das? Ich verstehe nicht. Sie verstehen offenbar immer nur dann nicht, wenn es darauf ankommt. Wie bitte? Oder Sie wollen es nicht verstehen, weil es bequemer ist. Also jetzt lassen Sie uns in Frieden, Brunks. Gleich. Sie sind doch gar nicht querschnittsgelähmt, oder? Ich glaube, Sie sitzen nur noch im Rollstuhl, weil Sie Ihren Mann zwingen wollen, trotz allem, was passiert ist, weiter mit Ihnen zusammenzuleben. Also, erstens müsste Sie mich nicht dazu zwingen und zweitens geht Sie das überhaupt nichts an. Oder wollen Sie ihn bestrafen? Ich ihn? Lassen Sie jetzt endlich meine Frau in Ruhe. Für das Leben, das Sie mit ihm geführt haben und jetzt vielleicht glauben, führen zu müssen. Hör auf, Brunks! Und vielleicht haben Sie sogar auch die ganze Zeit schon geahnt, dass nicht Navrat es war. Hör auf, Schluss damit! Wir müssen uns das nicht länger anhören. Ja. Ich glaube, Sie sind es gewesen. Nicht Navrat, sondern Sie haben Ihre Frau das überfahren. Das ist zu viel, Brunks! Der ist irre! Der Kerl ist doch verrückt! Das hast du auch von anderen behauptet. Und? Und? Was willst du denn noch tun? Stopp! Halten Sie sich zurück. Das ist meine Sache. Nein, Sie sind es gewesen. Nein, ich bin es. Sie haben Ihre Frau bestrafen wollen und jetzt bestraft sie Sie. Nein, ich war Dann haben nicht. Sie mich in Ihr ekliges Komplott hineingezwungen, wollten sich an dem Mann rächen, der Ihre Frau fasziniert hat. Und das ist Ihnen ja auch gelungen. Aus? Aus, Brunks, oder... Oh, Sie glauben doch nicht, dass Sie mich mit dieser lächerlichen Krücke abwehren können. Oh doch. Na gut. Bist du wahnsinnig? Keineswegs, Liebste. Bleib schön da sitzen, Brunks. Ne? Jetzt kommt nämlich meine Märchenstunde. Was haltet ihr von dieser Version? Gefährlicher Ex-Knacki dringt in das Haus eines Justizvollzugsbeamten ein, bedroht ihn und seine Ehefrau und wird, als es zum Kampf kommt, leider in Notwehr erschossen. Das muss ich dann ja wohl bestätigen. Naja, das wirst du ja auch. Das werde ich nicht. Doch, das wirst du wohl tun müssen, wenn ich dir erfahren soll, wo und wie du rumgehurt hast. Tja, Bon, schlecht, wenn man an Krücken geht. Hä? Was? Ist nichts mehr mit der großen Kampfeskunst. Sie sagen ja gar nichts. Soll ich versuchen, es Ihnen auszureden? Na, Respekt, hä? Respekt, das ist ein Kerl, was, Schatz? Kräftig, clever, klug, kaltblütig. Und dabei sieht er auch noch gut aus, hä? Von denen würdest du dich doch gerne auch... Hör auf jetzt, hör doch auf mit. Ah, Renate Meyer und Bertie Brooks, was für ein Paar. Das würde dir gefallen, was? Aber daraus wird nichts. Legen Sie das Ding weg. Das Ding wird gleich spucken. Auf dich, Brooks. Das würde alles nur noch schlimmer machen. Besser, Brooks. Leg die Knarre besser weg. Bei mir verfängt die Tour nicht. Das kannst du bei den kleinen Nazis machen, aber nicht mit mir. Doch, das kann ich. Schluss der Debatte. Guck ihn dir noch mal an, mein Schatz. Den gut aussehenden Herrn Brooks. Der sieht nämlich gleich ganz anders aus. Nein! Das wirst du nicht tun. Na, sieh mal einer. Die können ja tatsächlich aufstehen. Ein Wunder, hä? Brunsch, der Wunderheiler. Nur mit dem Gehen hapert's noch, was, Schatz? Bleib da! Nein, ich werde nicht zulassen. Stopp, oder ich vergesse mich. Pass auf, Maya, hinter dir! Oh. Oh. Das war aber dein letzter Trick, Brunsch. Das wirst du mir büßen. Nein, gib auf jetzt! Gib es doch endlich auf! Ah! Geben Sie auf, Meier! Es ist vorbei. Ja. Wahrscheinlich. Okay, lass mich los. Vorbei! Nichts ist vorbei! Noch nicht! Gleich erst! Versuch doch noch mal einen Trick, Bronx, hä? Versuch mir doch noch mal ein Bein zu stellen! Fallen lassen! Lassen Sie die Waffe fallen! Hände hinter den Kopf! So, jetzt die Hände vorstrecken. Sie kennen das ja. Das wär's. Fällt ihn ab. Alles in Ordnung, Brooks? Wie man es nimmt. Können Sie aufstehen? Helfen Sie mir. So, bitte. Sind Sie verletzt? Ja, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Schnell, Leute, Notarzt, Krankenwagen. Es dauert nicht lange. Ist wirklich nicht so schlimm. Bist du nur gar nicht mehr gewöhnt zu stehen. Wollen Sie Ihren Rollstuhl? Nein, lieber nicht. Oder doch. Diesmal noch. Das hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen, dass ich ausgerechnet Ihnen mal zur Hilfe kommen muss. Aber Sie haben es ja schon alleine geschafft. Krücke gegen Pistole, was? Ohne die Frau hätte ich kaum eine Chance gehabt. Das ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ohne die Frau wäre das Ganze wohl auch nicht passiert, oder? So viel wissen Sie also schon. Aber noch längst nicht genug. Ich auch nicht. Ein Brunks, der Schweiger. Hat Meyer versucht, Sie quasi als Rächer zu engagieren? Ich bin nicht zu engagieren. Und deshalb hat der Navrat gegen Sie aufgehetzt, nicht wahr? Jedenfalls wird Herr Meyer das Gefängnis jetzt mal auf eine andere Weise kennenlernen. Ich beneide ihn nicht darum. Ach, Sie meinen, wenn ein Wärter Häftling wird, hat er nichts zu lachen. Und bei Meyer 2 könnte es noch schlimmer werden als gewöhnlich, oder? Sie können ihn ja in einen anderen Knast verlegen. Seine bisherigen Kollegen, die werden ihn schon schützen. Vielleicht. Bringt Frau Meyer schon mal ans Gartentor. Aber vorsichtig. Ja, das schöne Haus. Der Garten. Die Ehe, der Beruf. Alles im Eimer. Kann einem fast leid tun, die beiden. Nein. Kein Brunks für Meyer 2 von Jens Hagen. Die Rollen und ihre Darsteller waren Bertie Brunks, Michael Mendel, Meyer 2, Harald Dietl, Renate Meyer, Regine Vergin, Kommissar Wolfgang Forrester, Navrut Matthias Ponier, Carla Anja Niederfahrenhorst, Halver Jochen Kulenda, Kaminski Andreas Grotka. In weiteren Rollen Norman Matt, Iris Minich, Benjamin Reding, Hans-Peter Schupp und Josef Quadflieg. Ton und Technik Ilse Siewecke und Mechthild Austermann. Regieassistenz Susanne Krings. Regie Frank Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1996. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.